Umweltprobleme als große Risiken. Die größten Gefahren, vor denen wir heute global stehen, sind überwiegend im Bereich Umwelt und Gesellschaft und weniger bei geopolitischen Konfrontationen angesiedelt. Das gilt trotz des Ukraine-Konflikts und der neuen Ost-West-Auseinandersetzung. Dem Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2022 zufolge fallen 8 von 10 der stärksten Risiken für die nächste Dekade in diese Kategorien. Ganz vorneweg steht der Klimawandel, gefolgt von Extremwetterereignissen und auf Platz 3 dem Verlust an Biodiversität. Das sind wohlgemerkt von der Wirtschaft identifizierte Risiken und keine Aussagen von Naturschwärmern. Sie ergeben sich im Fall der Biodiversität aus dem kleiner werdenden Naturkapital aufgrund abnehmender oder aussterbender Arten, durch die Zerstörung von Infrastruktur oder durch Produktionsausfälle und die Unterbrechung von Lieferketten. Dennoch findet diese sehr reale Gefahr noch nicht die Aufmerksamkeit, die eigentlich nötig wäre. Noch weniger bestimmt sie die Entscheidungen von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dort ist Natur, trotz sich langsam ändernder Rhetorik und zaghaften Schritten in Richtung Nachhaltigkeit, immer noch nicht ihrem tatsächlichen Wert entsprechend berücksichtigt und in den Bilanzen von Unternehmen und Nationen abgebildet. Die Kosten dafür zahlen wir irgendwann später oder unsere Kinder und Enkelkinder. Und das wahrscheinlich mit Zins und Zinseszins. Was wann und wie schnell geschieht, wenn wir die Naturvernichtung im Maß der vergangenen 70 Jahre fortsetzen, lässt sich derzeit nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Aber klar ist, ohne Umsteuern wird dieses Verhalten Folgen haben, die unsere größten Befürchtungen noch übersteigen dürften. Nicht ohne Grund ist inzwischen von einer Doppelkrise die Rede, mit der wir es zu tun haben. Klimawandel und Verlust an Biodiversität. 2 Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken. Daraus ergibt sich eine hochgefährliche Mischung für uns und unser aller Zukunft. Dabei ist das Aufhalten des Verlusts an Biodiversität ein entscheidender Faktor zur Lösung der verhängnisvollen Doppelkrise, weil er die Erderwärmung abmildern kann. Einstweilen aber schreitet das stille Sterben weiter voran, denn vom Stoppen und Umkehren sind wir noch weit entfernt. Tatsächlich ging es der Natur noch nie so schlecht wie heute. Dieser Umstand veranlasste UN-Generalsekretär Antonio Guterres bereits zu der Aussage, der Mensch führe einen sinnlosen und selbstzerstörerischen Krieg gegen die Natur.